ist ein alter Leiermann. Heimlich von Lieb und Glück. Die jungen Mädchen träumen dann vom Freiersmann. Heimlich von Lieb und Glück. Und kleine Kinder tanzen lächelnd ringelrein, als wär die ganze Welt voll Glück und Sonnenschein. Auf unserem Hof spielt oft ein alter Leiermann. Heimlich.